Laut dem jüngsten Erlass des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der TVRK Nummer 1517 wird Kim Jong-un, der durch die konsequente Durchsetzung der originären Literatur- und Kunstideen der Partei der Arbeit Koreas die Werke mit den Bildnissen der großen Menschen von Baek Do-san und die Meisterwerke von großer erkenntnisfördernder und erzieherischer Bedeutung ausgezeichnet geschaffen und zur Erziehung der Parteimitglieder und Werktätigen in der Größe der Staatsführer beigetragen hat, aus Anlass des Tages des leuchtenden Sterns der Kim Jong-il-Preis verliehen.